Es ist wirklich nicht ganz einfach, mit einem Wesen zusammenzuleben, das mal sichtbar ist und mal unsichtbar. Man weiß manchmal einfach nicht, ob das, was geschieht, ganz normal ist oder ob der Kobold seine Hand im Spiel hat. Und dieses Mal wirklich und im wahrsten Sinn des Wortes, im Spiel, und zwar im Kegelspiel. Wie ihr wisst, geht der Meister Eder ab und zu mal an den Stammtisch, wo er seine Freunde trifft. Und so alle 4 Wochen kommen die Herren auch zum Kegeln zusammen. Nun, der Meister Eder war lange Zeit nicht mehr dort gewesen. Und so kam's, dass der Schlosser Bernbacher höchstpersönlich bei ihm auftauchte, um ihn aufzufordern, wieder einmal zum Kegeln zu kommen. Jetzt muss ich schon mal nachschauen, ob du überhaupt noch am Leben bist. Ja, das ist nett von dir, Schorsch. Ich wollte schon lange mal kommen, aber du weißt ja, wie das ist. Man hat einfach zu viel zu tun. Aber heute musst du unbedingt kommen. So? Heute spielen wir wieder um den silbernen Kegel. Naja, wegen dem silbernen Kegel muss ich nicht kommen. Den gewinne ich ja doch nie. So gut bin ich doch gar nicht. Jetzt. Und außerdem, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Kerndl. Ja, und schließlich kommen wir ja wegen dem Spaß. Gewinnen ist doch Nebensache. Ja, du hast schon recht. Also, komm. Ja, ich komm. Das ist ein Wort. Übrigens, Eder, was ist eigentlich? Hast du deinen Putagel noch? Ja, Pumuckl heißt der, wenn schon. Pumuckl, stimmt. Ja. Mein Namensgedächtnis ist verheerend. Mhm. Also, gibt's den noch? Ja, weißt du was? Darüber rede ich nicht mehr. Glauben tut's ja mir's ja sowieso nicht und damit ist es gut. Ne? Ja, aber danach fragen darf man wohl noch. Ja, also, dass er ruhig ist, ich komm um 8. Aber tu mir bitte den Gefallen und lass eure Spötteleien, gell? Der Pumuckl ist bestimmt nicht dabei. Also, servus, also, Bernbacher. Bis um 8. Ja, bis um 8. Gut. Verspettelt, der wird von mir zerrüttelt, bis es reinzieht. Und alles, was sich reinzieht. Ist gut, ja, ich weiß schon, aber da wird nichts draus. Du bleibst daheim, gerade beim Kegeln. Da gibt's für einen Kobold so viele Sachen, wo er dazwischen pfuschen kann. Nein. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Aber ich war doch noch nie beim Kegeln dabei. Also so sehr nie, dass ich überhaupt nicht weiß, was das eigentlich ist. Kegeln. Ja, nichts Besonderes. Ein Spiel halt, ne? Ja, aber Spielen ist immer etwas ganz Besonderes. Und Kobolde spielen besonders, besonders gern. Ja, ich weiß schon. Aber ich armer Kobold. Geht so. Ich darf nie. Geht, du kannst doch jeden Tag spielen. Ja, aber nicht Spiegelkegeln, Kegelspiegeln. Schau, da spielt man mit Kugeln, die sind viel, viel größer wie dein Kopf und die Kegel sind gleich noch größer wie du selber. Das ist doch nichts für dich. Ja, und was tut man mit diesen großen Sachen? Nein, die Kugel, die schiebt man aus und möglichst so, dass recht viele Kegel umfallen, ne? Die Kugel schiebt man? Das ist aber dumm. Wo Kugeln doch so schön rollen. Ja, na, die Kugel rollt schon ab. Du hast gerade gesagt, sie schiebt. Ja, aber man sagt bloß schieben. Die so. Kugel schiebt man und die Kegel scheibt man. Und das verstehst ja du alles gar nicht. Was ist denn ein gescheibter Kegel? Ein umgefallener Kegel halt, ne? Oh, das verstehe ich. Umgefallen, das verstehe ich. Schau nur, das ist eine gescheibte Büchse. Und das ist ein gescheibtes Brett. Ja, hörst du nicht gleich auf, da alles umzuschmeißen. Ich wollte dir doch nur zeigen, dass ich dich verstanden habe. Ja, von gar nichts hast du verstanden. Scheiben sagt man nur beim Kegeln, sonst nirgends. Ui, das ist aber schade. Und was sagt man noch nur beim Kegeln? Ja, zum Beispiel ein Kranz schieben. Das heißt, dass alle Kegel umfallen, bloß der König nicht. Ui, ein König ist auch bei euch. Nein, nicht der richtige König, das so heißt bloß der mittlere Kegel, nicht? Ah, und wenn der mittlere König auch umfällt? Ja, dann hat man alle reingeschoben. 9 Kegeln sind's nämlich. 9? Hm. 9? Ist es viel, 9? Ja, das ist fast so viel, wie du Finger an die Hände hast. Ui, ich habe jetzt sehr viele Finger an meinen Händen. Das muss ja ein sehr schönes Spiel sein, wo man so viel umwerfen darf. Da musst du mich unbedingt mitnehmen. Ich kann das alles sehr gut. Ich kann sehr gut alles umwerfen. Pumuckl, nein. Die Kegel muss man doch mit der Kugel umwerfen. Und der am besten trifft und am meisten umwirft, der hat gewonnen. Der am meisten umwirft, der hat gewonnen. Und was gewinnt der? Na ja, Geld. Geld, aber nicht viel natürlich. Und wer der Beste des Abends ist, der darf den silbernen Kegel mit heimnehmen. Einen silbernen Kegel? Mhm. Oh, und da musst du unbedingt gewinnen. Kobolde, weißt du, Kobolde. Kobolde lieben silberne Kegel und silbernes Papier und silberne Blumen. Ja, aber Pumuckl, den silbernen Kegel, den bringe ich bestimmt nicht mit heim. Warum? Weil ich kein sehr guter Kegler bin, nicht? Ja, aber zu zweit, weißt du, zu zweit gewinnen wir ganz bestimmt. Du schiebst die Kugel und ich scheibe die Kegel. Wups, immer alle neun. Das wird ein großer Spaß. Na, Pumuckl, das wäre ja Schwindel. Ja, aber dann hätten wir einen schönen silbernen Kegel und du würdest Geld gewinnen und alle würden sagen, du bist der beste Weltkegler, ja, den es überhaupt gibt. Der Betrug, Pumuckl, meinst du, dass mich sowas freuen tät? Aber mich würde es schon freuen. Und mich überhaupt nicht. Nein. Du bleibst schön daheim und damit Punktum. Nein, ich bleibe gar nicht schön daheim. Ich bleibe unschön daheim. Ich mache ein solches Gesicht so, den ganzen Abend. Ja, das ist wirklich ein kreisliches Gesicht, ja. Und ich dichte lauter Gedichte, die sich nicht reimen. Ja, deswegen können sie ja trotzdem schön sein, nicht? Bei mir nicht, nein. Der Meister Eder ist trotz dieser finsteren Drohungen vom Pumuckl abends allein weggegangen. Er hat dem Pumuckl zum Trost noch ein Stückchen Schokolade dagelassen und das Radio eingeschaltet, damit sich der kleine Kobold nicht so allein vorkommen sollte. Die Kegelrunde empfing den Meister Eder mit großem Hallo. Ja, da kommt er ja, der Eder. Grüß Gott beieinander. Ja, dass man dich auch wieder einmal sieht. Mhm. Heute zeigst du uns, was ein Meisterkegler ist. Hast du noch Geld dabei, damit du auch genug verlieren kannst? Ja, spotz nur. Am Ende macht's recht lange Gesichter, wenn ich alles gewinne. Beim Eder muss man vorsichtig sein. Der legt manchmal so Kunststücke hin, dass sich sogar die Kegel wundern. Resi! Bring ein Bier für den Herrn Eder. Ja, was spielen wir denn als erstes? Ja, fangen wir gleich mit dem Totschein an, zum Einschießen. Hm. Also, auf geht's. Eder, fang gleich an. Also gut, her mit der Kugel. Jetzt zeigst du es uns. Schön geht's raus. Sauber. Achte! Eder, das kostet eine Runde. Ja, also ja, von mir aus. Fangst du gleich sauber an, Eder. Ja, das kommt daher, weil ihr leider meint, ich kenn nix. Resi, eine Runde Schnaps. Alles war in bester Laune, auch der Meister Eder. Schließlich gelingen auch Leuten, die nur gelegentlich einmal kegeln, gute Schübe. Das nächste Mal traf es sich, dass der Meister Eder den sogenannten Saunagel treffen musste. Das ist ein alleinstehender Kegel, ganz rechts oder links draußen. Auwe, Eder! Da ist viel Platz zum Danebenscheiben. Das ist wirklich nicht leicht, den zu erwischen. Ja, das meine ich auch. Nicht zu weit links überhalten. Lieber der Kugel einen kleinen Dreh geben. Bringt sie nicht raus, den Eder. Regt euch doch nicht auf, den erwische ich doch nicht. Der kommt hin. Der geht doch nicht. Eder, du bist ja ein Ass. Gerade am Schluss hat Kugel noch so eine kleine Drehung gemacht. Gerade am Schluss. Schaust denn so komisch, Eder? Ich glaub, der Eder fürchtet sich vor sich selber, weil er heute einmal was trifft. Der Meister Eder schaute so komisch, weil er darüber nachdachte, ob ihm der Pumuckl nicht vielleicht doch heimlich nachgeschlichen war und jetzt seine Hand unsichtbar im Spiel gehabt habe. Er nahm sich vor, das nächste Mal absichtlich daneben zu kegeln. Der Pumuckl aber saß wirklich unverhältnismäßig brav zu Hause in seiner Schaukel und bemühte sich, ein Gedicht ohne Reim zu machen. Ich reime nie mehr einen Reim, denn ich sitz allein daheim. Zu Hause. Auf Haus darf sich nicht Maus reimen, sondern das Gegenteil von Maus oder irgendwas, was ich nicht mag. Ich hab's. Katze. Denn ich sitz allein zu Hause und fauche wie eine Katze beim Anblick einer Ratze. Nein, es soll sich doch nicht reimen. Und fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes. Hundes, das ist sehr schön. Hund, weil sich auf Hundes reimt sich überhaupt nichts Gescheites. Und fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes und alles ist sehr traurig, denn nirgends ist was bunt, was farbiges. Also nochmal. Ich reime nie mehr Reime, denn ich sitz allein zu Hause und fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes und alles ist sehr traurig, denn nirgends ist was farbiges. Jawohl, das ist so ziemlich das gräußlichste Gedicht, das ich je gemacht habe. Der Meister Eder war inzwischen wieder an der Reihe. Diesmal mit der festen Absicht, nichts zu treffen. Das war nicht einfach, denn alle neun Kegel waren aufgestellt und der Meister Eder war als erster dran. Schau, jetzt hast du wieder Gelegenheit, dass du da hinein triffst. Na, diesmal triff ich gar nichts. Ihr werdet es schon sehen. Also, auf geht's! Oh, du kegelst ja gegen die Wand, Eder. Ich hab's euch doch gesagt, dass ich sowas nicht kann. Ach, ein Kranz! Trotzdem ein Kranz! Eder, du hättest ja Billardmeister werden sollen. Nein, der Schub gilt nicht, weil Kugel zuerst gegen die Wand prallt ist. Aber dass die Kugel so abprallt, dass dann doch noch ein Kranz macht, das ist selten. Ja, der Eder will uns heute wieder mal das Gruseln lernen. Wird nicht lang dauern, dann wird er uns wieder die Geschichte von seinem Pamakel erzählen. Pudakel heißt er. Also wenn schon, dann Pumuckel. Aber ich erzähle euch von dem keine Geschichten, keine Angst. Ich höre erst Kegeln auf. Wirst du nicht so empfindlich sein. Ist doch bloß ein Spaß. Also, vom Pumuckel wird nie mehr geredet. Verstanden? Weiter geht's. Der Meister Eder aber meinte jetzt ganz sicher zu sein, dass der Pumuckel irgendwo bei den Kegeln hockte und unsichtbar in das Spiel eingriff. Hatte er ihm nicht ganz genau erklärt, was ein Kranz ist? Und ausgerechnet in dem Augenblick, wo er, Eder, absichtlich daneben gezielt hatte, sollte er zufällig einen Kranz geschoben haben? Sehr unwahrscheinlich. Der Meister Eder sagte zu seinen Freunden, dass er plötzlich Kopfschmerzen hätte und schnell nach Hause gehen müsste, um eine Tablette zu nehmen. Er würde bald wiederkommen. Nicht gerade in rosiger Laune kam der Meister Eder in seiner Werkstatt an, wo der Pumuckl eben dabei war, in sein Bett zu klettern. Oh, du bist schon da. Hast du gewonnen? Du, bitteschön, spar dir dieses scheinheilige Getue. Ich muss ein ernstes Wort mit dir reden, verstanden? Nein. Wie kommst du mir eigentlich vor, wo ich doch ausdrücklich gesagt habe, du bleibst daheim? Ich bin aber doch ausdrücklich daheim geblieben. Ich habe ein ganz gräusliches Gedicht gemacht. Red und nicht und halt mich nicht für so dumm. Ich halte dich überhaupt nicht für dumm. Überhaupt nicht. Du bist sogar fast so gescheit wie ich. Glaube ich. Du gehst nicht nur frech. Ja. Wie redest du eigentlich mit einem braven, braven Pumuckl? Ja, einer, der brav, brav Kegeln umwirft. Ich? Wie sollte ich denn einen Kegel umwerfen, wo hier doch überhaupt gar keine Kegel sind? Na, hier nicht, aber auf der Kegelbahn. Du hast sogar umgeworfen, wo ich absichtlich daneben geschoben habe. Ich hab dich nämlich auf die Probe gestellt. Mich? Ja, dich. Aber dir liegt wohl dran, mir einen ganzen Spaß zum Verderben. Das hat man davon, wenn man allerweil nett ist zu dir. Also du glaubst, ich wäre auf der Kegelbahn gewesen und hätte Spaß verdorben. Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Dann weißt du eben etwas Falsches. Na. Ich bin hier in der Schaukel gesessen und habe Katze auf Hund gereimt und traurig auf farbig, was sehr schwierig ist, sehr schwierig. Und deine dummen Kegel, die hab ich überhaupt nicht gesehen. Was du nicht sagst. Das glauben dir nicht einmal deine eigenen Klabautervorfahren. Zuerst schiebe ich alle Neine, dann triff ich einen Saunagel und dann schreibe ich einen Kranz gegen meinen Willen. Ich bin doch nicht so dumm und glaub, dass das alles ein Zufall ist. Was hast du gesagt? Nicht mal meine eigenen Klabautervorfahren. Die. Das ist das. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, ich weiß es. Das ist eine Leidigung, ist das eine große Leidigung. Ich rede nie mehr ein Wort mit dir. Spart dir doch deine künstliche Aufregung. Künstlich. Meine Aufregung ist echt, so echt, dass ich... Mich wird es jetzt gleich zerreißen vor Zorn. Ich sitze hier brav zu Hause und warte und freue mich, dass du heimkommst und du... Du sagst, dass ich was getan habe, was ich überhaupt kein bisschen getan Natürlich habe. Natürlich hast du es getan, weil du mal nachgeschlichen bist. Ich bin aber gar nicht nachgeschlichen. Ich habe keinen Kegel umgeworfen. Aber so einen Zufall gibt's doch gar nicht. Es gibt sehr viele Zufälle auf der Welt. Viel, viel mehr Zufälle, als es Kobolde gibt. Also jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll. Also, pass auf, ich werde jetzt wieder rübergehen und weiter kegeln. Aber damit ich dieses Mal ganz sicher weiß, dass du nicht die Hand im Spiel haben kannst, mache ich alle Fenster zu und sperre alle Türen ab. Und über alles andere reden wir dann später, gell? Der Meister Eder sperrte also alles ab, und der Pumuckl ließ es finster und wortlos geschehen. Er hockte auf seiner Bettkante und brütete vor sich hin. Erst als der Meister Eder gegangen war, kam wieder Leben in ihn. Ja, jetzt werde ich aber meine Hand im Spiel haben. Eben gerade, weil er glaubt, dass ich das jetzt nicht kann. Ein Kobold kommt doch aus einem Haus hinaus, wenn er will. Es gibt sehr viele Zufälle auf dieser Welt. Da wird doch wohl auch ein kleiner Zufall für mich dabei sein. Und es war ein Zufall für den Pumuckl dabei. Alle Fenster waren zu. Nur das Klosettfenster hatte der Meister Eder übersehen. Und schon war der Pumuckl draußen und hinter dem Meister Eder drein. Sie kamen fast gleichzeitig auf der Kegelbahn an, weil ja unsichtbare Kobolde viel schneller sausen können als sichtbare Schreinermeister. Ja, das ist ja schnell gegangen, Eder. Ist Kopf hier jetzt besser? Ja, viel besser. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Habt ihr es gehört? Der Eder ist heute in Hochform. Ja. Also, mehr als alle Neune kann er nicht treffen. Das ist direkt eine Beruhigung. Was spielen wir denn? Eder. Wir haben gerade erst eine neue Runde angefangen. Ja, aber was spielt ihr denn? Noch einmal Totscheim. Mhm. Birnbacher, du bist dran. Ja, her mit der Kugel. Na? Na? Na? Na? Fünfe. Und die übrigen vier stehen saudum da. Aber der Eder, der schafft sowas heut. Na, die vier Kegel kann man nicht mit einem Wurf kriegen. Ja, und ich ganz bestimmt nicht. Ja. Heute ein bisschen links. Ja, ich werde mir Mühe geben. Alle vier! Ja, gibt's denn das? Eder, wir gratulieren! Ja, das war wirklich ein Marathon. Ja, so gut warst du ja noch nie wie heute. Ja, ich hab das Gefühl, ich hab heute einen guten Tag. Da der Meister Eder diesmal sicher war, dass der Pumuckl zu Hause saß, stimmte ihn seine vermeintliche Treffsicherheit sehr vergnügt. Er gewann haushoch und hatte richtig Spaß an der Kegelei. Aber auch der Pumuckl hatte allen Zorn vergessen. So viel Vergnügen machte es ihm, mal Kegel umzuwerfen, mal einen festzuhalten. Und so stellte er alles auf den Kopf. Gute Kegler fingen an ihrem Können zu zweifeln und die schlechteren waren in großer Form. Natürlich fiel das auf. Also Eder, heute, wenn's sagt, jetzt dein Kobold wäre mit von der Partie, dann tät ich das fast glauben. Nein, der ist bestimmt nicht dabei, weil wenn der dabei wäre, das wäre ja ein Schwindel. Ne? Und was für einer? Ja. Geh, Ramsleder, mach doch nicht so ein Gesicht. Also, was ich heute zusammengespielt hab, das ist eine Schand. Begraben kann er mich lassen mit meiner Kegelei. Heute kriegt der Eder den silbernen Kegel. Aber Runden ist er uns noch schuldig für die letzten Neun. Ja, Risi, Runden. Wenn ich schon einmal der Beste bin, dann lassen wir das was kosten. Ja, ja. Ein Kobold sollte man halt haben. Jetzt hör auf damit, oder willst du sagen, dass ich nicht ehrlich gewonnen habe? Freilich hast du ehrlich gewonnen, Eder. Der Ramsleder, glaub doch nicht im Ernst an dein Kobold. Sag das nicht. Was heute alles möglich du, ich und komm unmöglich war. Ich sag dir, ich komm nimmer, wenn ihr glaubt, dass ich einen Pumuckl für mich die Kegel umwerfen lasse, gell? Also du bist schon eine Nummer, Eder. Das eine Mal bist du sauer, weil man dir deinen Kobold nicht glaubt, und das andere Mal, weil man da glaubt. Nein, also in dem Fall... Jetzt hört's auf damit. Der Eder soll leben. Prost, Eder. Prost, Eder, Prost. Ja, ja, Prost, Eder. Du bist ein Ass. Der Meister Eder wurde als Sieger noch kräftig gefeiert, und er ging sehr vergnügt nach Hause, den kleinen Silberkegel in der Tasche. Er freute sich drauf, dem Pumuckl den Kegel mitzubringen, besonders weil er ihm jetzt ein bisschen leid tat, dass er ihn zuerst, wie er jetzt meinte, zu Unrecht verdächtigt hatte. Als er vergnügt vor sich hinpfeifend die Wohnungstür aufsperrte, witschte der Pumuckl schnell ins Haus, sprang mit einem Satz in sein Bett und zog sich die Decke bis zur Nase hinauf. Pumuckl, bist du noch wach? Schau, was ich dir mitgebracht habe. Ja, den Schnarcher, den kenne ich, Pumuckl. So schnarchst du ihn echt nie. Brauchst dich nicht verstellen, ich bin dir auch nicht mehr böse. Weißt, ich glaube, ich habe mich geirrt. Du warst doch nicht da. Geh, komm jetzt her auf, den Beleidigten zu spielen. Schau her, da steht der silberne Kegel. Und wie der glitzert, Charles. Gehört er jetzt mir? Ja, bis zum nächsten Kegelabend. Da kriegt ihn dann wieder der Beste. Also beim nächsten Mal wieder dann der Beste, nicht? Und der bist wieder du? Na, bestimmt nicht. Aber heut, Pumuckl, heut ist die Kugel gelaufen wie am Schnirr. Was ich alles erwischt hab. Sagenhaft. Ja, ja, Kegeln ist ein großer Spaß. Ja, heut hat's mir wirklich Spaß gemacht. Und 3,50 Mark habe ich gewonnen. Das ist viel, viel Geld, nicht wahr? Naja, viel ist nicht. Aber es war doch ein ganzer Berg. Was für Berg? Ich meine, 3,50 Mark ist doch ein ganzer Berg Geld. Das heißt, mein Geldbeutel ist ganz dick davon, weil es lauter Zehnerl sind. Aber du hast ja den Kegel noch gar nicht richtig angeschaut. Mit sowas in groß spielen wir. Allerdings sind die Kegel nicht aus Silber, sondern nur aus Holz, natürlich, nicht? Natürlich. Und warte mal, wir haben da wo einen kleinen Ball, wo ist denn der? Damit kannst du jetzt da drauf schießen. Aber mein kleiner Ball, der ist doch viel zu groß für den Kegel. Ja schon, aber zeigen kann ich das damit. Woher weißt du eigentlich, dass der zu groß ist? Das denke ich mir so. Wenn ich so ein kleiner Kegel wäre, dann würde ich mich ja vor dem Ball fürchten, weil er so groß ist, nicht wahr? Du Pumuckl? Ja. Warst du wirklich nicht auf der Kegelbahn? Ich? Jetzt fängst du wieder damit an, wo du doch eben gesagt hast, dass du dich geirrt hast. Ja, das habe ich gedacht, bloß habe ich eigentlich wirklich alle Fenster zugemacht gehabt? Natürlich, natürlich, alle. Alle Fenster waren zu. Das muss ich jetzt doch einmal kontrollieren. Nein, nein, das musst du gar nicht. Die Fenster sind so zu, dass sie zuhörer gar nicht sein können. Du wolltest mir doch zeigen, wie man den Kegel totscheibt. Bitte, bitte zeig's mir. Wie man den Kegel was? Tot. Ich meine, wie man ihn wie tot umfallen lässt. Du warst also doch dort. Aber nein, ich war bloß... Das Wort Totscheiben kannst du gar nicht kennen. Das kannst du nur dort gehört haben. Das Wort, das habe ich ja gerade eben erst erfunden. Ich erfinde sehr oft Wörter, das weißt du doch. Ich erfinde ja oft die komischsten Wörter. Nein, Pumuckl, das machst du mir nicht weiß. Außerdem hast du ganz rote Ohren, wie immer, wenn du lügst. Nein, diese Ohren, die sind vom Schlafen so rot. Jawohl, vom Schlafen. Immer wenn ich schlafe, bekomme ich fast rote Ohren. Und ich träume manchmal sogar von roten Ohren. Und du wolltest mit doch das mit mir, das wolltest du doch spielen mit mir Kegel, nein, oder? Das will bitte? Ich jetzt nicht mehr. Du warst also dort. Nein, ich... Und ich, Depp, freue mich so, dass ich so gut kegle. Und steck an nur einen Gewinn ein und lass mich noch feiern. Ja, aber das ist doch sehr schön, wenn sie dich feiern. Und weißt du, du hast ja wirklich sehr fein gekegelt. Ich musste fast kaum, gar nie etwas noch dazu umwerfen. Ja, aber jetzt ist mir die ganze Freude verdorben. Vom heutigen Abend und von alle späteren. Nein, bitte nicht. Extra gesagt habe ich noch, dass du bestimmt nicht dabei bist und dass ich sofort aufhören tät, wenn du da wärst, weil das ein Betrug wäre und jetzt... Es war aber doch fast... Fast kein Betrug. Ich bin nur hingegangen, weil du mir zuerst nicht geglaubt hast, wo ich wirklich zu Hause geblieben war. Weißt du, da war ich dann so zornig. Und dann hast du schnell bewiesen, dass man dir doch nicht trauen darf. Es ist dir geglückt. Ich gratuliere. Na bitte, bitte, bitte nicht so reden. Ich gehe jetzt bestimmt nie mehr zum Kegeln. Ich auch nicht mehr. Das hast du mir verleidet. Ich gebe nur den silbernen Kegel zurück und spendiere Runden, damit ich die 3,50 Mark wieder unter die Leit bringe und basta. Und jetzt gute Nacht. Aber jetzt habe ich gar keine gute Nacht. Ich träume bestimmt von lauter Kegel und von vielen Kugeln und überhaupt bin ich jetzt ganz traurig. Ja, ich auch. Aber da kann man jetzt nichts mehr ändern. Wir haben alle zwei einen Fehler gemacht. Ich, dass ich dich zuerst verdächtigt habe und du... dass du meinen Verdacht hinterher noch gerechtfertigt hast. Wenn du ein Mensch wärst und kein Kobold, dann tät ich jetzt sagen, lern draus, dass man ein Unrecht durch ein neues Unrecht nie besser, sondern allerweil nur schlimmer macht. Aber das verstehst du wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich bin fast ein Mensch. So? Ja, weil ich es nämlich fast verstehe. Mhm. Na ja. Ja, weißt du, dann schlaf halt gut. Mhm. Ja, und du, und wenn ich vom Kegeln träume... Dann dreh dich schnell um und träum lieber von was anderem. Ist gescheiter. Nun, was der Pumuckl geträumt hat, das wissen wir nicht. Aber eins ist sicher, so bald wird der Meister Eder nicht mehr den silbernen Kegel gewinnen. Selbst dann nicht... wenn er doch wieder einen Kegelabend mit seinen Freunden verbringen sollte. Einmal, weil er wirklich kein Meister im Kegeln ist, zum anderen, weil man auch nicht immer so viel Glück beim Spiel hat Und zu guter Letzt, weil ihn der Pumuckl das nächste Mal ganz bestimmt allein fortgehen und verlieren lässt.